Frau Arnold, Ihr Café Sieben Zwerge ist das erste Eltern-Kind-Café in der Region und feiert gerade sein 15-jähriges Jubiläum. Mittlerweile ist es eine wichtige Institution in der Stadt und Sie gelten als sehr erfolgreich. War der Erfolg von Anfang an da? Oh nein, ganz und gar nicht. Die Idee war für die meisten Menschen hier in der Stadt vielleicht zu fremd und ungewöhnlich, zu neu eben. Auch viele enge Freunde haben damals nur den Kopf geschüttelt, als sie davon gehört haben. Sie konnten einfach nicht verstehen, warum junge Eltern und ganz besonders junge Mütter die Zeit mit ihren Babys bzw. Kleinkindern in einem Café und nicht zu Hause verbringen sollten. Aber dann hat sich das mit der Zeit geändert, oder? Ja, das stimmt schon. Aber das hat ganz schön lange gedauert. Ich muss schon sagen, dass der Anfang wirklich schwer war. Die ersten 2 oder sogar 3 Jahre habe ich eigentlich immer Angst gehabt, dass wir die Miete und die Rechnungen plötzlich nicht mehr bezahlen können und wir das Café dann wieder schließen müssen. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Café zu eröffnen, in dem gerade Babys herzlich willkommen sind? Naja, die Idee kam ehrlich gesagt nicht von mir. Ich habe so ein Café durch Zufall kennengelernt, als ich irgendwann meine ältere Schwester in Berlin besucht habe. Sie war gerade mit einer Freundin in so einem Babycafé verabredet. Da bin ich mitgegangen, aber anfangs war ich gar nicht begeistert, sondern eher, leicht schockiert. Damals fragte ich mich, wieso denn diese Frauen mit ihren Kindern nicht zu Hause bleiben? Warum tun sie das den Kleinen an, dachte ich. Ach, das überrascht mich jetzt aber. Ja, das glaubt mir heute keiner mehr, aber ich will ja nicht lügen. Und da sieht man wieder, wie stark die alten Klischees sein können. Auch heute noch. Von daher wusste ich, dass ich Geduld haben musste. Für einige Menschen hier in der Stadt war mein Café fast schon unmoralisch. Wann haben Sie denn Ihre Meinung geändert und angefangen, über die Eröffnung eines eigenen Cafés nachzudenken? Ach, das ging eigentlich ziemlich schnell, als meine erste Tochter zur Welt kam. Plötzlich hatte ich das Gefühl, mit dem Baby zu Hause eingeschlossen und irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Und ich hatte wirklich Angst, dass das für immer so bleibt. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Dann merkte ich auch, dass ich nicht die einzige junge Mutter in dieser Situation war. Zum Glück habe ich zu der Zeit noch ein bisschen Geld geerbt und hatte dadurch auf einmal das notwendige Startkapital und dann ging es auch schon los. Und bis heute hatte ich nie länger als ein paar Tage am Stück frei. Was ist das Besondere an Ihrem Café? Wir bieten das ganz klassische Eltern-Kind-Programm mit Bällebad, Spielzimmer, Kletterwand, Leseecke und natürlich haben wir auch sehr guten Kaffee. Für die Kids gibt es einen Kinder-Cappuccino. Im Grunde ist alles auf die Familie und die Kinder ausgerichtet. Die meisten Gäste sind ja immer noch junge Mütter mit Babys. Wir haben aber auch viele Stammgäste, deren Kinder schon älter sind und vielleicht schon zur Schule gehen. Trotzdem kommen viele dieser Mütter immer wieder auf einen Kaffee vorbei. Das finde ich toll. Seit einiger Zeit bieten Sie in Ihrem Café auch verschiedene Kurse an. Welche Kurse kann man denn bei Ihnen besuchen? Es sind vor allem Kurse, die den jungen Müttern wieder Energie für ihren anstrengenden Alltag oder eine kleine Pause von den Kindern geben. Dazu zählen Babyturnen, Frauenyoga, aber auch Tanzen oder Musik für die Kinder. Das klingt nach einem tollen Angebot. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und danke ganz herzlich für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Sie hören jetzt den Text noch einmal.